Abschnitt 12 aus Nicholas Nickleby, Band 1 von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 10. Kapitel: Wie Mr. Ralph Nickleby für seine Nichte und Schwägerin sorgte. Am zweiten Morgen nach Nicholas Abreise saß Käthchen Nickleby der Miniaturmalerin, die den Haustürrahmen in ihr Zimmer hatte heraufbringen lassen, um desto besser imstande zu sein, dem fast vollendeten Antlitze der jungen Dame noch eine glänzende Lachsfleischfarbe zu geben, auf welche sie beim Malen eines jungen Offiziers verfallen war und die von ihren Gönnern und Freunden als etwas ganz Neues in der Kunst betrachtet wurde, was sie auch in der Tat war. »Es wird das hübscheste Bildchen werden, das ich je gemalt habe«, bemerkte Miss La Creevy. »Dann wird Ihrer Kunst das Verdienst zuzuschreiben sein«, erwiderte Käthchen. »Nein, nein, mein liebes Kind, das Sujet ist so allerliebst, wenn auch allerdings etwas auf die Behandlung ankommt. Und zwar nicht wenig, fiel Käthchen ein.« »Sie haben recht, liebes Kind, im Allgemeinen recht, obwohl ich nicht zugeben kann, dass es in diesem Falle sogar viel damit bedeutet. Ah, die Kunst hat freilich ihre großen, großen Schwierigkeiten. Sie können gar keine Vorstellung davon haben, welche Mühe man nur bei einem einzigen kleinen Miniaturbilde hat, nach bestem Vermögen die Augen zu verschönern, die Nase zu verkürzen, den Kopf zu vergrößern, schlechte Zähne wegzubringen und was dergleichen mehr ist. Solche Mühe ist kaum mit Gelde zu bezahlen. Und sie wird in Wahrheit nie bezahlt, und die Leute sind obenein so unzufrieden und unbillig, dass man kaum das 10. Bild mit Vergnügen malen kann. Bisweilen beklagen sie sich, man hätte sie zu ernsthaft gemalt, und dann wieder, dass sie zu lächerlich aussehen, da ein gutes Porträt doch eben ernsthaft oder lächerlich sein muss, weil es sonst eben gar kein Porträt ist. Käthchen lachte, die Malerin fuhr jedoch eifrig fort. Was ich Ihnen sage, liebes Kind, und es geht auch sehr natürlich zu. Die Leute, die sich malen lassen, sehen immer entweder zu ernsthaft oder zu lächerlich aus, weil sie sich entweder langweilen oder sich Freundlichkeit und Holdseligkeit anzieren. Gehen Sie in die Königliche Akademie und beschauen Sie sich die Porträts. Die schönen Herren in schwarzen Samtwesten, die die Hände im Busen stecken haben oder Bücher oder Papierrollen halten, sind ohne Ausnahme ernsthaft. Und die Damen, die nach der stehenden Regel in der Kunst mit kleinen Sonnenschirmen oder kleinen Hunden oder kleinen Kindern spielen, sehen sämtlich lächerlich aus. Es gibt in der Tat nur ein zwiefaches Genre im Porträtieren. Miss La Creevy ließ hier die Stimme zu einem vertraulichen Geflüster sinken. Das Ernsthafte und das Lächerliche, und wir wenden jenes stets bei Männern in Amt und Würden und dieses bei Privatleuten, Damen wie Herren an, denen nicht so viel daran gelegen ist, gescheit auszusehen. Diese neue Theorie schien Käthchen nicht wenig zu belustigen, und Miss La Creevy malte und sprach mit unerschütterlicher Selbstgefälligkeit fort. »Sie scheinen eine sehr große Anzahl von Offizieren zu malen«, sagte Käthchen, eine Pause benutzend und im Zimmer umherblickend. »Von Offizieren? Oh, Sie meinen die vielen martialischen Porträts. Sie stellen indes gar keine Militärs vor, sondern bloß Schreiber und dergleichen Leute, die sich in geliehenen Uniformröcken malen lassen. Manche Künstler halten selbst einen roten Rock und berechnen dafür und für den Karmin noch eine Kleinigkeit extra. Ich tue es jedoch nicht, da ich es nicht für recht erachte. Die gute Miss La Creevy richtete sich bei diesen Worten hoch empor, als wenn sie sich viel darauf zugut täte, diese Kunstgriffe zum Ankörnen von Kunden zu verschmähen, malte darauf wieder eifrig fort und blickte nur bisweilen auf, um mit unsäglichem Wohlgefallen einen eben hervorgebrachten Effekt zu betrachten oder Käthchen in Kenntnis zu setzen, welchen Zug ihres Gesichts sie eben malte. Nicht, wie sie ausdrücklich bemerkte, dass sie sich zieren sollen, sondern weil es unsere Gewohnheit ist, den Sitzenden dann und wann zu sagen, woran wir gerade sind, damit sie den Ausdruck zur rechten Zeit annehmen können, den sie ihrem Antlitz gegeben zu sehen wünschen. »Wann erwarten Sie Ihren Onkel wiederzusehen?« fragte sie nach einem langen Stillschweigen. Es hatte nämlich volle anderthalb Minuten gedauert. »Ich weiß es in der Tat nicht zu sagen, hoffe jedoch bald«, erwiderte Käthchen, »denn diese Ungewissheit ist schlimmer als alles andere.« »Nicht wahr, er hat Geld«, fragte die Malerin. »Ich habe gehört, dass er sehr reich wäre, weiß es freilich nicht, glaube es aber.« »Sie können sich darauf verlassen, dass er es ist, denn er würde sonst nicht so grob sein«, bemerkte Miss La Creevy, die ein seltsames kleines Gemisch von Schlauheit und Einfalt war. »Wenn jemand wie ein Bär auftritt, so kann man in der Regel dreist annehmen, dass er ziemlich unabhängig ist. Er hat allerdings ein etwas raues Wesen.« »Ein etwas raues Wesen, ein Stachelschwein ist im Vergleich mit ihm ein Federbett. Ich habe in meinem Leben keinen so sauertöpfischen alten Isegrim gesehen.« »Es ist, glaube ich, nur eben seine Weise«, entgegnete Käthchen furchtsam. »Ich habe sagen hören, dass er in seiner Jugend viele Täuschungen erfahren hätte oder dass er durch ein besonderes Unglück verbittert wäre. Ich möchte nicht gern übel von ihm denken, ehe ich nicht weiß, dass er es verdient.« »Das ist sehr recht und lobenswert von Ihnen, und der Himmel verhüte, dass ich Sie veranlasste, ungerecht über ihn zu urteilen. Aber sollte er nicht, ohne es selbst zu empfinden, imstande sein, Ihnen und Ihrer Mutter ein hübsches kleines Jahrgeld auszusetzen, wovon Sie beide gemächlich leben könnten, bis Sie verheiratet wären und das dann die Mutter von allen sorgenfrei hielte? Was würden zum Beispiel 100 Pfund jährlich für ihn sein?« »Das kann ich nicht sagen«, fiel Käthchen mit großer Lebhaftigkeit ein, »aber so viel weiß ich, dass ich lieber sterben, als sie annehmen möchte.« »Ei, ei, liebes Kind«, rief die Malerin aus, »Abhängigkeit von ihm würde mir mein ganzes Leben verbittern«, fuhr Käthchen fort, »und Betteln in meinen Augen weit minder erniedrigend sein.« »Ich muss gestehen, liebe Kleine, diese Äußerung in Beziehung auf einen Anverwandten, über welchen Sie eben noch eine unbeteiligte Person nicht übel reden hören wollten, klingt ziemlich auffallend.« »Sie haben recht«, sagte Käthchen etwas ruhiger. »Ich wollte auch nur sagen, dass es mir, indem ich noch erfüllt bin von den Gefühlen und der Erinnerung besserer Zeiten, ein unerträglicher Gedanke wäre, von jemands, nicht gerade von seiner, sondern von irgendjemands Gnade zu leben.« Die Malerin sah Käthchen mit einem forschenden Blicke an, als wenn sie noch zweifelte, ob nicht dennoch Ralph selbst der Gegenstand des Widerwillens ihrer jungen Freundin wäre, schwieg indes, als sie diese betrübt sah. »Ich wünsche von ihm nur«, fuhr Käthchen mit Tränen in den Augen fort, »dass er mir durch seine Empfehlung, nur durch seine Empfehlung, Mittel und Wege verschaffen möchte, mir im buchstäblichen Sinne mein Brot verdienen und bei meiner Mutter bleiben zu können. Ob wir noch wieder glücklich sein werden, hängt vom Schicksale meines teuren Bruders ab. Will aber mein Oheim das tun, was ich von ihm wünsche, und wissen wir von Nicholas nur, dass er gesund und vergnügt ist, so werde ich zufrieden sein.« Sie hatte kaum die Worte gesprochen, als sie und Miss La Creevy ein Rauschen hinter der zwischen ihnen und der Tür befindlichen spanischen Wand vernahmen, und gleich darauf wurde am Paneele geklopft. Die Malerin rief herein, und Ralph Nickleby stand vor ihnen. »Ihr Diener, meine Damen«, sagte er, sie wechselweis scharf in das Auge fassend, »Sie sprachen so laut, dass ich mich kaum hörbar machen konnte.« Wenn Ralph einen ungewöhnlich giftigen Gedanken im Herzen hegte, so pflegte er die Augen unter den buschigen vorstehenden Brauen auf einen Augenblick fast gänzlich zu verbergen und sie dann plötzlich ihre ganze stechende Schärfe entfalten zu lassen. Als er nun jetzt so tat und sich bemühte, das Lächeln zu unterdrücken, das seine dünnen, gekniffenen Lippen teilte und Bosheitsfalten um seinen Mund zog, drängte sich der Malerin wie Käthchen sogleich die Überzeugung auf, dass er sie behorcht und vielleicht ihr ganzes Gespräch angehört habe. »Ich wollte oben hinauf und bin hier eingetreten, weil ich mehr als halb erwartete, dich hier zu finden«, redete Ralph seine Nichte verächtlich nach dem Miniaturbilde hinblickend an. »Ist das Käthchens Porträt, Ma'am?« »Ja, Mr. Nickleby«, erwiderte die Malerin äußerst lebhaft, »und entre nous cinquante, Sir, es wird ein sehr artiges Porträt werden, obgleich ich es selbst sage.« »Bemühen Sie sich nicht damit, es mir zu zeigen, Ma'am. Ich habe kein Auge für Ähnlichkeiten. Ist es bald fertig?« »Allerdings, wenn Miss Nickleby noch ein paar Mal gesessen hat, Sie werden sich beeilen müssen, Ma'am. Käthchen wird übermorgen keine Zeit mehr haben für dergleichen Alfanzereien. Arbeiten, Ma'am, arbeiten. Wir müssen alle arbeiten. Haben Sie Ihre Wohnung schon wieder vermietet?« »Noch nicht, Sir.« »Dann tun Sie es ja sogleich, Ma'am. Meine Schwägerin bedarf Ihrer vom Anfange der nächsten Woche an nicht mehr, und sollte es der Fall sein, so wird sie sie nicht bezahlen können.« »Nun, mein Kind, wenn du fertig bist, so lass uns keine Zeit mehr verlieren.« Er winkte Käthchen mit erkünstelter Freundlichkeit, die ihm noch übler stand als sein gewöhnliches Wesen, ihm voranzugehen, machte Miss La Creevy eine steife Verbeugung und folgte seiner Nichte. Mrs. Nickleby empfing ihn mit vielen Hochachtungsbezeigungen, allein er fiel ihr kurz abbrechend in die Rede, um auf den Gegenstand seines Besuchs zu kommen. »Ich habe eine Stelle für Ihre Tochter gefunden, Madam«, sagte er. »Oh, das ist es gerade, was ich von Ihnen erwartet habe«, erwiderte Mrs. Nickleby. »Noch gestern Morgen sagte ich zu Käthchen beim Frühstück, verlass dich darauf, nachdem dein Onkel so bereitwillig für Nicholas gesorgt hat, wird er auch uns nicht im Stich lassen und für dich wenigstens ebenso viel tun. Das waren meine eigentlichsten Worte, soviel ich mich entsinne. Liebstes Käthchen, warum dankst du?« »Ich bitte, lassen Sie mich fortfahren, Ma'am«, unterbrach Ralph seine Schwägerin im vollen Fluss ihrer Rede. »Käthchen, lass deinen Onkel fortfahren«, sagte Mrs. Nickleby. »Ich bin ganz Ohr, liebe Mutter«, erwiderte Käthchen. »Schön, Kind, schön. Aber wenn du ganz Ohr bist, so lass deinen Onkel auch ohne Unterbrechung sagen, was er zu sagen hat«, fuhr Mrs. Nickleby eifrig fort. »Deines Onkels Zeit ist kostbar, Kind, und so sehr du wünschen magst, was natürlich genug ist, da wir ihn erst so wenig genossen haben, das Vergnügen zu verlängern, ihn bei uns zu sehen, so dürfen wir doch nicht gar zu selbstsüchtig sein, sondern müssen seine hochwichtigen Geschäfte in der City bedenken.« »Ich bin Ihnen sehr verbunden, Schwägerin«, fiel Ralph mit einem kaum bemerkbaren Hohnlächeln ein. »Mangel an Geschäften führt in Ihrer Familie offenbar zu einer großen Wortverschwendung, bevor ein Geschäft, wenn dieses einmal der Fall ist, angegriffen wird.« »Ich fürchte, dass Sie recht haben«, entgegnete Mrs. Nickleby seufzend. »Ihr seliger Bruder, Mein seliger Bruder, unterbrach Ralph bissig, hatte gar keine Idee von Geschäften. Ich glaube wirklich, dass er die Bedeutung des Worts nicht einmal kannte. »Ich muss es leider auch fürchten«, sagte Mrs. Nickleby, das Tuch vor die Augen haltend. »Wenn ich ihm nicht zur Seite gestanden wäre, so weiß ich wahrlich nicht, was aus ihm hätte werden sollen.« »Was wir für sonderbare Geschöpfe sind. Der armselige, von Ralph bei seinem ersten Besucher ausgeworfene Köder wirkte noch immer fort. Bei jeder kleinen Entbehrung oder Ungemächlichkeit, die im Laufe der 24 Stunden Mrs. Nickleby an ihre beschränkteren und veränderten Umstände erinnert, war der Gedanke an ihre 1000 Pfund mit Gift vergällend in ihr aufgestiegen, bis sie sich endlich überredet hatte, dass sie von allen Gläubigern ihres verstorbenen Mannes am übelsten behandelt und am meisten zu bemitleiden wäre. Und doch hatte sie ihn viele Jahre zärtlich geliebt und nicht mehr Selbstsucht in ihrem Wesen, als eben die meisten Leute zu haben pflegen. So groß ist die mit plötzlicher Verarmung verbundene Reizbarkeit. Ein anständiges Jahrgeld würde ihren Gedanken sofort die alte Richtung wiedergegeben haben. »Es ist Torheit, sich zu grämen, Ma'am«, sagte Ralph. »Die unnützeste aller Botschaften ist die, Tagen, welche vergangen sind und doch nicht wiederkehren, noch Tränen nachzuschicken.« »Ja, ja, so ist es«, schluchzte Mrs. Nickleby. »Da sie die Folgen des Nichtstuns an ihrem Geldbeutel wie an ihrer Person selbst so empfindlich wahrnehmen, so bin ich überzeugt, dass sie ihren Kindern einschärfen werden, wie notwendig es sei, sich schon in der Jugend an Beschäftigung zu gewöhnen.« »Natürlich, Schwager, hab ich doch so traurige Erfahrungen gemacht. Liebes Kätchen, merke es dir und erinnere mich daran, sobald ich wieder an Nicholas schreibe.« Ralph schwieg ein paar Augenblicke und fuhr, als er sah, dass er der Mutter ziemlich gewiss war, wenn auch die Tochter Einwendungen machen sollte, fort. »Nun aber zur Sache, Schwägerin. Ich habe Kätchen durch meine Fürsprache eine Stelle bei einer Putz- und Kleidermacherin verschafft.« »Bei einer Putzmacherin?« rief Mrs. Nickleby aus. »Einer Putz- und Kleidermacherin, Ma'am«, sagte Ralph. »Die Londoner Kleidermacher, wie ich Ihnen nicht zu sagen brauche, Ma'am, die Sie mit allem, was im praktischen Leben vorkommt, so wohl bekannt sind, erwerben sich großes Vermögen, halten Equipage und werden sehr reiche und angesehene Leute.« Das Wort Putzmacherin hatte in Mrs. Nickleby zunächst Erinnerungen an äußerst bescheidene Personen und Verhältnisse geweckt, Erinnerungen, die jedoch, während Ralph weitersprach, rasch desto glänzenderen Vorstellungen in ihrer Seele wichen. Sie nickte daher beifällig und sagte, »Sie haben recht, Schwager. Was dein Onkel sagt, Kätchen, ist sehr wahr. Ich entsinne mich, als ich mit deinem seligen Vater nach unserer Verheiratung in London war, dass mir eine junge Dame einen Basthut mit weiß und grünem Besatz und grünseidenem Unterfutter in das Haus brachte. Sie kam in ihrem eigenen Wagen, der in vollem Galopp vorfuhr. Ich bin freilich nicht ganz gewiss, ob es ihr eigener oder ein Mietwagen war, erinnere mich aber noch sehr genau, dass das Pferd beim Umwenden stürzte und dass ich mit deinem seligen Vater verschiedener Meinung war, indem er behauptete, es hätte seit 14 Tagen keinen Hafer gehabt.« So sehr auch diese Reminiszenz die glänzende Situation der Londoner Putzmacherinnen in das Licht setzte, schien sie doch weder bei Kätchen noch bei Ralph sonderlich günstige Eindrücke hervorgebracht zu haben, denn Kätchen hing den Kopf und Ralph war offenbar höchst ungeduldig geworden und fiel mit Hast ein. »Die Dame heißt Mantalini, Madame Mantalini. Ich kenne sie, sie wohnt unweit Cavendish Square. Wenn Ihre Tochter geneigt ist, sich um die Stelle zu bemühen, so will ich sie sogleich hinführen.« »Hast du deinem Onkel nichts zu sagen, liebes Kind?« fragte Mrs. Nickleby. »Sehr viel«, antwortete Kätchen, »aber jetzt nicht. Ich will mit ihm allein reden, denn ich werde ihm Zeit ersparen, wenn ich ihm unterwegs danke und ihm sage, was ich ihm zu sagen wünsche.« Mit diesen Worten eilte sie hinaus, um ihre Bewegung zu verbergen und sich zum Ausgehen anzukleiden. Ihre Mutter unterhielt mittlerweile Ralph durch eine unter vielen Tränen gegebene detaillierte Beschreibung eines Fortepianos von Rosenholz, eines Mahagonisofas und verschiedener anderer kostbarer Mobilien, die sie in den Tagen ihrer Wohlhabenheit besessen und die für vieles Geld angeschafft und bei der Versteigerung für ein wahres Spottgeld verkauft waren. Sie wurde durch Kätchens Wiedererscheinen endlich unterbrochen und Ralph, der vor Ingrimm und Ungeduld wie auf Nadeln gesessen, verlor jetzt keine Zeit mehr, sondern entfernte sich mit sehr wenigen Umständen. Als er mit seiner Nichte aus dem Hause getreten war, legte er ihren Arm in den seinigen, sagte zu ihr, »Lauf nun so schnell du kannst, damit du in den Schritt kommst, den du von jetzt an jeden Morgen annehmen musst, wenn du in die Arbeit gehst«, und eilte mit ihr nach Cavendish Square. »Ich bin Ihnen sehr, sehr verbunden, Onkel«, sagte Kätchen nach einiger Zeit. »Ich freue mich, dich so reden zu hören und hoffe, dass du deine Schuldigkeit tun wirst.« »Ich will mir alle mögliche Mühe geben, wirklich, ich...« »Fang nicht an zu weinen, ich kann das Plärren nicht leiden«, fuhr Ralph sie an. »Es ist freilich sehr kindisch, das ist es, und obendrein affektiert, verschone mich damit.« Dies war vielleicht nicht die beste Weise, die Tränen eines jungen Mädchens von weichem Gefühl zu trocknen, das im Begriff war, mitten unter kalten und teilnahmslosen Unbekannten in ganz neue Lebensverhältnisse einzutreten, allein sie verfehlte desungeachtet ihren Zweck nicht. Kätchens Wangen wurden purpurrot und ihre Brust arbeitete einige Augenblicke heftig, worauf sie jedoch mit festeren und entschlosseneren Schritten weiterging. Das bewegte, furchtsame, seinen Führer stets zu verlieren, fürchtende Landmädchen und der gleichgültige Geschäftsmann mit dem sicheren Schritt und den bewegungslosen, unerbittliche, strenge ausdrückenden Zügen bildeten an sich schon einen gar auffallenden Kontrast, während Oheim und Nichte durch das Gedränge dahineilten. Allein wie viel größer würde derselbe erschienen sein, wenn man in das Innere beider hätte schauen können. Zwei Herzen schlugen hier dicht nebeneinander und das eine war argloser Unschuld, das andere boshafter Arglist voll. Das eine erfüllt von den jugendlich reinen Gedanken eines gefühlvollen Mädchens, das andere von kalten Berechnungen und schändlichen Entwürfen eines alten Sünders, der nie auch nur fern an Tod oder Ewigkeit dachte. Welche Gegensätze! Und doch sind sie so alltäglich. Das warme junge Herz klopfend von tausend Ängsten und Sorgen, während das des alten, weltlich gesinnten Mannes rostens in seiner Zelle lag und nur gleich einem künstlichen Uhrwerke schlug, ohne dass eine seiner Regungen Hoffnung oder Furcht, Fürsorge oder Liebe für ein lebendes Wesen bedeutet hätte. »Onkel«, sagte Kätchen, als sie sich ihrer Bestimmung nahe glaubte, »ich muss Ihnen eine Frage vorlegen. Werde ich zu Hause wohnen?« »Zu Hause? Wo ist denn das?« »Ich meine bei meiner Mutter, der Witwe. Du wirst eigentlich bei Madame Mantalini wohnen, denn du wirst in ihrem Hause essen und vom Morgen bis zum Abend dich aufhalten, bisweilen auch wohl wieder bis zum Morgen.« »Ich meine aber nachts. Ich kann meine Mutter nicht verlassen, Onkel. Ich werde zu Hause sein, wenn ich bei ihr bin. Sie muss eine Wohnung haben, mag es eine noch so anspruchslose sein.« »Mag«, sagte Ralph in der durch die Äußerung seiner Nichte hervorgerufenen Ungeduld unwillkürlich einen rascheren Schritt annehmend. Muss, willst du sagen. Sie muss allerdings anspruchslos sein. Ist das Mädchen toll? Der Ausdruck entschlüpfte mir nur, entgegnete Käthchen. Ich meinte es wirklich nicht so, wie Sie zu glauben scheinen. Das will ich auch hoffen, sagte Ralph. Sie haben aber meine Frage noch nicht beantwortet, Onkel. Ich vermutete etwas der Art habe, obwohl es mir wohl zu merken sehr zuwider ist, meine Vorkehrungen danach getroffen und Madame Mantalini gesagt, du wünschtest als Außerhausnäherin bei ihr zu arbeiten. Du kannst dich also jeden Abend in deiner Mutter Wohnung begeben, die eine anspruchslose sein mag. Käthchen sagte ihm aufrichtigen Dank, den er annahm, als wenn er ihn auf das Vollkommenste verdiente, und bald darauf standen sie vor Madame Mantalinis prachtvollem Hause. Ein Livreebedienter öffnete ihnen die Tür und führte sie eine breite Treppe hinauf und in einen glänzend möblierten Saal, in welchem sich den Blicken eine reiche Auswahl von Modekleidern und Stoffen in geschmackvoller Anordnung zeigte. Sie mussten länger warten, als es Mr. Ralph Nickleby angenehm war, der gleichgültig umhersah und endlich schon klingeln wollte, als plötzlich ein Herr hereinprellte, wieder hinauseilen wollte, allein von Ralph zurückgerufen wurde. Er zeigte sogleich eine Reihe sehr weißer Zähne, hüpfte auf Ralph zu, schüttelte ihm eifrig die Hände und rief im lispelnd süßlichsten Tone aus, »Der Teufel! Wie in Nickleby! Ei, der Teufel!« Er trug einen modischen Schlafrock, eine Weste und türkische Beinkleider von demselben Zeuge, ein seidenes rosarotes Halstuch und hellgrüne Pantoffeln. Eine schwere Uhrkette vollendete seinen Putz, und außerdem zierte ihn ein schwarz gefärbter und graziös gedrehter Schnurr- und Knebelbart. »Zum Teufel, Sie wollen doch nicht mit mir abrechnen?« sagte er, Ralph auf die Schulter klopfend. »Jetzt noch nicht«, erwiderte Ralph sarkastisch. »Ha, ha, ha, zum Teufel«, rief der Herr und erblickte, als er sich auf der Ferse herumdrehte, um mit desto größerer Eleganz zu lachen, Käthchen Nickleby. »Meine Nichte«, sagte Ralph. »Ah, ich entsinne mich«, sagte der Herr, sich mit dem Knöchel des Zeigefingers wie zur Strafe für seine Vergesslichkeit an die Nase schlagend. »Der Teufel, ich entsinne mich jetzt, weshalb Sie gekommen sind. Kommen Sie, Nickleby, wollen Sie mir folgen, liebes Kind?« »Ha, ha, ha, Sie folgen mir alle, Nickleby, haben's immer getan, Nickleby, immer.« In dieser Weise fortredend führte er Ralph und Käthchen in ein kaum weniger elegant möbliertes Zimmer im oberen Stockwerke, wo er, wie Sie sahen, soeben gefrühstückt hatte. »Setzen Sie sich, mein schönes Kind«, sagte er, starrte Käthchen an, bis sie verwirrt die Augen niederschlug und greinte darauf entzückt über die gelungene Heldentat. »Diese verwünschten Zimmer, 2, 3 Treppen hoch, benehmen einem den Atem. Diese höllischen Himmelswohnungen, ich werde ausziehen müssen, Nickleby.« »Würd's an Ihrer Stelle jedenfalls tun«, erwiderte Ralph fast erzürnt umherblickend. »Was Sie für ein heillos schnurriger Kauz sind, Nickleby, der verflucht pfiffigste, kurioseste Geldmacher, den die Welt nur sehen kann, beim Teufel nur sehen kann.« Er klingelte, starrte Käthchen abermals an, bis der Bediente erschien, dem er befahl, Madame Mantalini zu sagen, dass sie sogleich kommen möchte, und fuhr fort, Käthchen anzustarren, bis Madame Mantalini eintrat. Die Putzmacherin war eine rüstig und ganz gut aussehende Frau und prachtvoll gekleidet, aber viel älter als der Herr in den türkischen Beinkleidern, den sie vor 6 Monaten geheiratet und der eigentlich Mantel hieß. Er hatte diesen Namen aber leicht in Mantalini verwandelt, da die Dame mit Recht dafür gehalten, dass ein englischer Name dem Geschäft wesentlich schaden würde. Er hatte auf seinen Knebelbart geheiratet, nachdem er von selbigem einige Jahre sehr anständig gelebt und ihn nach anhaltender Pflege neuerdings noch durch Hinzufügen eines Schnurrbarts vervollkommend, der ihm eine unabhängige Existenz gewährte, indem sich sein Anteil an den Geschäftsmühen darauf beschränkte, dass er das Geld ausgab und, wenn es etwa daran fehlte, zu Mr. Ralph Nickleby fuhr, um die Rechnungen der Kunden gegen gewisse Prozente in Barschaften umzusetzen. »Mein süßes Leben«, rief Mr. Mantalini seiner Gattin entgegen, »welch eine Teufelszeit hast du auf dich warten lassen!« »Ich wusste nicht, dass Mr. Nickleby hier war, lieber Mann«, erwiderte sie. »Dann muss der Bediente ein dreidoppelt verdammter Satansschlingel sein, meine Seele.« »Das ist allein deine Schuld, lieber Mantalini.« »Meine Schuld? Meines Herzens Lust?« »Allerdings, was kannst du Besseres erwarten, wenn du dem Bedienten jede Unachtsamkeit nachsiehst? Er hat es sehr nötig, dass ein ernstliches Wörtchen mit ihm geredet wird.« »Schätzchen soll sich nicht ärgern, nicht bös sein. Er soll gepeitscht werden, bis er ganz gottesjämmerlich heult.« Mr. Mantalini fügte seinem Versprechen einen Kuss hinzu und Madame Mantalini kniff ihren Gatten scherzend in das Ohr, worauf man sich hinunterbegab, um zum Geschäft überzugehen. »Das ist meine Nichte, Madame«, begann Ralph, der allem Vorgegangenen mit einer Verachtung zugeschaut hatte, wie sie durch Mienen auszudrücken nur wenigen gegeben ist. Madame Mantalini maß Käthchen mit ihren Blicken abermals von Kopf bis Füßen, fragte sie, ob sie Französisch spräche, und Käthchen bejahte, ohne es zu wagen, die Augen aufzuschlagen, denn sie fühlte es, dass die Augen des widrigen Mannes im Schlafrocke auf sie gerichtet waren. »So verdammt geläufig wie eine geborene Französin?«, fragte Mantalini. Käthchen drehte ihm, statt zu antworten, den Rücken zu, als wenn sie im Begriff wäre, auf die Frage der Dame zu erwidern. »Wir beschäftigen fortwährend 20 junge Frauenzimmer in unserem Etablissement«, bemerkte die Letztere. »Und einige darunter sind verdammt hübsch«, fiel ihr Gatte ein. »Mantalini«, rief sie ihm zürnend zu. »Entzücken meiner Seele«, sagte er. »Willst du mich in die Grube bringen? Nicht um 20.000 Hemisphären bevölkert mit kleinen Balletttänzerinnen, mein Idol.« »Es wird aber geschehen, wenn du nicht aufhörst, so zu sprechen. Was soll Mr. Nickleby davon denken?« »Ich denke ganz und gar nichts davon, Ma'am«, fiel Ralph ein. »Ich kenne seinen und ihren liebenswürdigen Charakter. Bloße kleine Bemerkungen, die ihrem täglichen Zusammensein eine Würze geben. Kleine Liebeszänkereien, die die häuslichen Freuden noch versüßen. Was will das sagen?« Wenn eine eiserne Tür mit ihren Angeln in Streit geraten und sich langsam auftun könnte, mit dem festen Entschlusse, dieselben dabei zu Pulver zu zermalmen, so würde sie angenehmere Töne hervorbringen, als es Ralphs erwähnte, mit rauer, knarrender Stimme gesprochenen Worte taten. Sogar Mr. Mantalini empfand ihre Wirkung. Er blickte bestürzt umher und machte eine Miene, als wenn er sagen wollte, »Was für ein verdammt schauderhaftes Gekreisch!« »Ich bitte, beachten Sie nicht, was mein Mann spricht«, sagte die Putzmacherin zu Käthchen. »Ich tue es auch nicht, Ma'am«, antwortete Käthchen im Tone ruhiger Verachtung. »Mein Mann weiß durchaus nichts von den jungen Frauenzimmern im Hause«, fuhr Madame Mantalini zu Käthchen redend, aber ihren Gatten anblickend fort. »Hat er eins oder das andere von ihnen gesehen, so kann es nur geschehen sein, wenn sie kamen oder gingen. Er war nie im Zimmer. Ich leide es nicht. An was für Arbeitsstunden sind Sie gewöhnt?« »Ich habe bis jetzt noch gar nicht gearbeitet, Ma'am«, antwortete Käthchen schüchtern. »Aus welchem Grunde sie jetzt um desto besser arbeiten wird«, fiel Ralph ein, damit seiner Nichte Geständnis der eingeleiteten Verhandlung nicht nachteilig werden möchte. »Ich will es hoffen«, sagte Madame Mantalini, »unsere Stunden sind von 9 bis 9 oder länger, wenn besonders viel zu tun ist, indes bewillige ich für die Stunden nach 9 Uhr eine Extravergütung. Ihr Mittagessen und abends den Tee bekommen Sie hier. Ich glaube, Ihnen 5 bis 7 Schillinge wöchentlich versprechen zu können, doch vermag ich erst etwas Bestimmtes darüber zu sagen, wenn ich gesehen habe, wie Sie arbeiten.« Käthchen verbeugte sich, um anzudeuten, dass sie verstanden hätte und zufrieden wäre. »Wenn Sie willens sind einzutreten, so seien Sie Montagmorgen punkt 9 Uhr hier. Ich werde Miss Knagg, die Obergehülfin, anweisen, Ihnen eine leichte Arbeit zur Probe zu geben. Ist noch etwas zu besprechen, Mr. Nickleby?« »Nein, Ma'am, nichts mehr«, antwortete Ralph aufstehend. »Dann glaube ich, dass alles besprochen ist«, sagte die Dame, blickte, als sie bei diesem scharfsinnigen Schlusse angelangt war, nach der Tür, als ob sie sich zu entfernen wünschte, zögerte indes noch, um Mr. Mantalini nicht allein die Ehre zu überlassen, Mr. und Miss Nickleby hinunter zu begleiten. Ralph befreite sie aus ihrer Verlegenheit, indem er sich ohne Verzug empfahl. Madame Mantalini fragte im Hinuntergehen mehrfach verbindlich, warum er sich gar nicht zum Besuch in ihrem Hause blicken ließe, und Mr. Mantalini anathematisierte nachfolgend mit großer Zungenfertigkeit die Treppe in der Hoffnung, Käthchen dadurch zu bewegen, sich umzusehen, eine Hoffnung, die jedoch das Schicksal hatte, unerfüllt zu bleiben. »So«, sagte Ralph, als er mit seiner Nichte das Haus verlassen hatte, »nun ist für dich gesorgt.« Sie war im Begriff, ihm abermals zu danken, allein er kam ihr zuvor. »Ich hatte den Plan, deine Mutter in einer angenehmen Gegend, nicht gar zu entfernt, von London unterzubringen. Er hatte ein Vorschlagsrecht in mehreren Armenhäusern an der Grenze von Cornwall, doch da ihr durchaus beisammenbleiben wollt, so muss ich auf andere Weise Rat zu schaffen suchen. Sie hat noch ein wenig Geld?« »Sehr, sehr wenig«, erwiderte Käthchen. »Man kann auch mit wenigem bei Sparsamkeit lange fertig werden. Sie muss zusehen, wie lange sie damit auskommen kann, indem ich ihr freie Wohnung gebe. Ihr verlasst eure jetzige am nächsten Sonnabend?« »Sie sagten uns, dass wir es tun sollten, Onkel.« »Ganz recht. Es steht ein Haus leer, das mir gehört und das ich euch einräumen kann, bis es wieder vermietet ist. Und wenn sich dann sonst nichts zeigt, so habe ich vielleicht ein anderes. Einstweilen müsst ihr das jetzt Leerstehende beziehen.« »Ist es weit von hier, Sir?« »Ziemlich, in einem anderen Stadtteile, in East End. Ich werde indes am Sonnabend um 5 Uhr meinen Schreiber schicken, der euch hingeleiten soll. Adieu, du weißt doch zu finden, geradeaus.« Ralph reichte seiner Nichte kalt die Hand, verließ sie am Ausgange der Regentstraße und lenkte auf Geldgewinn sinnend in eine Nebengasse ein. Käthchen wanderte traurig nach dem Strande zu ihrer Mutter zurück. Ende von Abschnitt 12, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 12. September 2024.